München. Nach der jüngsten Serie schwerer Busunfälle herrschen an Bord deutscher Reisebusse weiterhin teilweise eklatante Sicherheitsmängel. Das ergab ein Test des ADAC. 35 der getesteten Busreisen erhielten das Prädikat mangelhaft oder sehr mangelhaft. Der ADAC-Präsident forderte anhand der Testergebnisse eine sofortige Verbesserung der Sicherheit von Busreisen und eine Einführung eines Gütesiegels. Dies sei lange genug diskutiert worden, jetzt müssten endlich Taten folgen. Als gravierendste Mängel stellten die Tester des Deutschen Automobilclubs Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer fest, überhöhte Geschwindigkeiten und das Fehlen von Sicherheitshinweisen. Die wenigsten Fahrer hätten zudem eine spezielle Sicherheitsausbildung absolviert. Das vergangene Jahr sei das schwärzeste Jahr für die gesamte Branche gewesen, sagte ein Vertreter des ADAC. Insgesamt starben bei Busunglücken 66 Menschen.